Wer aus Angst vor diesem radikalen Blickwinkel Pluto aus seiner Welt zu verbannen versucht, der läuft Gefahr, weltlichen Wohlstand mit wahrem Reichtum zu verwechseln. Der realisiert, wahrscheinlich dann zu spät, dass er für all seine kleinen Schätze das Kostbarste verkauft hat, was er besitzt. Zeit. Eine Uhr oder ein Haus kannst du kaufen und wieder verkaufen. Zeit nicht. Zeit gibst du aus und das war's. Wofür? Womit hast du deine Zeit verbracht? Wenn du heute Abend ins Bett sinkst, hast du dann funktioniert oder hast du gelebt? Wirst du lediglich erschöpft sein, weil du so viel getan hast? Oder lächelt dein Herz, feiert dein Herz, erfüllt und frei, weil du heute deinen wahren Reichtum komplett verschenkt hast? Ich weiß nicht, ob sich jeder Mensch diesen radikalen Fragen stellen muss, doch ich lade meine Klienten dazu ein, dies freiwillig zu tun, bevor sie eine Krise dazu zwingt. Pluto ist in diesem Sinne das Haus von Metanoia. Dieses griechische Wort steht für Buße. Leider ist dieser Begriff im christlichen Kontext stark mit Schuldgefühlen aufgeladen worden. Ursprünglich verbirgt sich darin eine heilige und sehr helle Idee, die Umkehr des Menschen zu Gott, von dem er sich durch die Sünde entfernt hat. Du musst nicht an Gott glauben, um dich davon berühren zu lassen. Setze für Gott deine Wahrheit oder das wirklich Wesentliche ein. Auch von dem Wort Sünde musst du dich nicht abschrecken lassen. Der griechische Ausdruck dafür, hamartia, bedeutet das Verfehlen eines Ziels, also bedeutet Buße in einem reinen Sinn innezuhalten, dir bewusst zu werden, wo und wie du dein eigentliches Ziel verfehlt hast und dich dann wieder dem wahrhaft Wesentlichen zuzuwenden. Das geht nur, wenn wir bereit sind, uns radikale, das heißt die Wurzel berührende Fragen zu stellen. Wenn wir weise sind, warten wir eben nicht damit, bis uns das Leben durch eine Krise in die Knie zwingt, sondern wir tun es jeden Tag. Steve Jobs hat einmal sinngemäß gesagt, ich stelle mich jeden Morgen vor den Spiegel, schaue mir in die Augen und frage mich, wenn dies mein letzter Tag wäre, würde ich ihn genauso leben? Und wenn ich mit der Antwort zögere, dann weiß ich, dass es Zeit ist, etwas zu verändern. Menschen, die sich solch einer Selbsterforschung freiwillig und reif stellen, die leben intensiver und freier. Sie können den ihnen auf der weltlichen Ebene angebotenen Reichtum bewusster, denn es könnte das letzte Mal sein, und gleichzeitig aber auch entspannter genießen, denn er wird auf jeden Fall wieder gehen. Das plutonische Feuer verbrennt die Schleier von Illusionen. In unreifen Entwicklungsphasen sucht dich dieses Feuer in Anfällen von Zynismus und Nihilismus heim. Oh, es hat ja eh alles keinen Sinn, nichts hat Bestand. Oder es bricht aus dem Unbewussten in Form von Albträumen, Selbstsabotagemustern oder existenziellen Angstanfällen in deine Welt ein. Doch wenn du die unbedingte Kraft dieses Feuers bewusst nutzt, um zum Beispiel in der Meditation über das Sterben zu kontemplieren, dann entfaltet sich seine reinigende Wirkung. Es verbrennt deine Anhaftungen an falschen Schein. Es bringt dich mit deinem wesentlichen Ursprung in Kontakt. In der nüchternen Annahme der Lektion deiner Sterblichkeit lernst du, dich mit allem, was du bist und hast, voll auf dein Leben einzulassen. Seine drängende Sehnsucht nach Wahrheit zieht uns in unsere werdenden Tiefen. Durch all die Schichten der Banalität und des Zögerns in eine Ebene unseres Seins, in der die scheinbaren Widersprüche dieser Welt nicht mehr existieren. Hier brauche ich mich nicht mehr zwischen Innen und Außen, zwischen Welt und Einkehr oder Erfolg und Einsicht zu entscheiden. Ich kann alles wählen und alles lassen. Hier verstehe ich plötzlich noch einmal ganz neu Sorbas, den tanzenden Buddha. Denn das Selbst, was durch das plutonische Feuer freigelegt wird, ist stiller still und dennoch tanzt es. Viele Menschen leiden in der Wurzel ihres Daseins an einer oft unbewussten und gerade deshalb so mächtigen Wunde. Wer bin ich wirklich? Wie viel ist meine Existenz wert? Trägt mich das Leben? Kann ich dem Leben vertrauen? Wir können die Antwort auf diese bohrenden Fragen auf sehr verschiedenen Ebenen suchen. Wir können den Schein von Sicherheit erzeugen, indem wir eine Versicherung abschließen. Wir können unseren Wert an dem Geld festmachen, was wir verdienen. Wir können noch mehr leisten, um noch wichtiger für andere zu sein. All dies sind höchstens kosmetische Pflaster auf jener radikalen Wunde. Das realisieren wir spätestens dann, wenn eine Naturgewalt in Form einer Krankheit, eines Konkurses oder eines Erdbebens in unser Theaterstück einbricht. Dann liegt sie offen, jene älteste aller Wunden. Und wenn wir Glück haben, kämpfen wir dann nicht gegen sie an, sondern wir geben uns ihr hin. Und dann zieht uns Pluto in den Urschmerz, der sich, wenn wir uns nicht im Drama suhlen, sondern wenn wir ihn nüchtern fühlen, in die brennende Sehnsucht nach Wahrheit und Zuhause verwandelt. Lassen wir uns von ihr mutig weiter und weiter nach innen ziehen, landen wir letztendlich in der Ohnmacht. Den letzten Schritt im Metanoia-Prozess kann niemand von uns selbst setzen. Wir müssen geduldig warten, bis wir genommen werden. Und dann? Ja, dann wird es stiller still. Das letzte Wüten der plutonischen Kräfte kommt zur Ruhe und wir erinnern uns an das, was wir wirklich sind. Wenn du das schon einmal erfahren hast, in einer Krise, im Sex oder in der Meditation, dann weißt du, was ich meine. Und du verstehst auch, warum ich es nicht wirklich beschreiben kann. Worte haben keinen Zugang in jene Bereiche unserer Seele, in denen diese existenzielle Wunde nicht einmal mehr geheilt werden muss, weil sie hier gar nicht existiert. Das Geschenk von Pluto offenbart sich, wenn wir seine Kräfte weder zerstörerisch nach außen noch nach innen richten, sondern sie bewusst rufen und sie bitten, in uns die Wahrheit von der Illusion zu trennen. Dann ziehen sie uns nach innen und offenbaren uns den Reichtum, der frei macht, anstatt zu knechten. Hier, in diesen Tiefen, verlieren Geld oder die Sucht nach Anerkennung ihre magische Macht über uns, weil wir mit dem in uns in Kontakt kommen, was ich nicht trösten muss, was weder geboren wird noch stirbt, was nichts braucht, weil es alles ist.